Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Eigentlich wollte die Europäische Union in diesen Tagen mit der Ausbildung der libyschen Küstenwache starten. Das Ganze unter der Mission und dem Namen Sophia sollte jetzt beginnen. Allerdings dieser Zeitplan wankt. Das sind zumindest die Informationen unserer Kollegen Kai Küstner. Der Auftrag ist längst erteilt. Schon vor Wochen hatte die EU beschlossen, ihre Militärmission im Mittelmeer mit dem Namen Sophia auszuweiten. Ende September oder Anfang Oktober, so hieß es von Seiten der EU, werde man damit beginnen, die libysche Küstenwache auszubilden. Doch im vorgesehenen Fahrplan drohen nun Verspätungen. Auf Seiten der Europäer wartet man nämlich, wie diverse EU-Diplomaten dem ARD-Hörfunk in Brüssel bestätigten, nach wie vor auf eine wichtige Liste aus dem Bürgerkriegsland. Eine Liste mit den Namen jener Libyer, die trainiert werden sollen. Bevor die Ausbildung beginnen kann, sollen die Sicherheitskräfte auf Herz und Nieren geprüft werden, um auszuschließen, dass sich Kämpfer der Terrormilizen vom Islamischen Staat unter die Auszubildenden mischen. Experten gehen davon aus, dass allein der Durchleuchtungsprozess von EU-Seite 20 Tage in Anspruch nehmen dürfte. Im Büro der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini ist man trotzdem nach wie vor optimistisch. Wir sind dabei, letzte Details mit der libyschen Seite zu klären. Wir werden bald starten, erklärte eine Sprecherin dem AD-Studio Brüssel auf Nachfrage. Doch der ursprüngliche Zeitplan gerät gerade ins Wanken. Bis Frühjahr 2017 soll die Ausbildung der libyschen Küstenwache weitgehend beendet sein. Bis dahin erwartet die EU, wie ein Offizieller unlängst bekannt gab, einen Rückgang der Flüchtlingszahlen aus dem Bürgerkriegsland. Insgesamt sollen 1000 Küstenschützer trainiert werden. Die Ausbildung der ersten 80 soll auf 2 Schiffen im Mittelmeer erfolgen. Die Militärmission mit dem Namen Sophia ist aus Sicht der Europäischen Union ein wichtiges Werkzeug, um die illegale Migration auf der Mittelmeerroute einzudämmen und gleichzeitig Menschenleben zu retten. Die Bundesmarine ist an Sophia mit 2 Schiffen beteiligt. Das war der Bericht von Kai Küstner und um 8.40 Uhr haben wir unsere Kurznachrichten. Die beginnen mit Aleppo. Das Sterben dort geht weiter. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat jetzt erklärt, in der Stadt sind fast 2 Millionen Menschen ohne fließendes Wasser. In New York hat unterdessen Außenminister Frank-Walter Steinmeier in einer Rede an Russland appelliert, seinen Einfluss auf Syriens Verantwortliche geltend zu machen, um einen Waffenstillstand auszuhandeln. Aus New York Kai Clement. Tödlich, zynisch und abscheulich. Der deutsche Außenminister Steinmeier hat in seiner Rede vor den Vereinten Nationen den Luftangriff auf den UN-Hilfskonvoi in Syrien noch einmal scharf verurteilt. Nun stehe Moskau in der Pflicht, die Angriffe der syrischen Luftwaffe zu stoppen. Sonst würden, Zitat, alle Bemühungen um eine politische Lösung im Bombenhagel untergehen. Kurz vor Steinmeier hatte der russische Außenminister Lavrov seinerseits vor allem die USA aufgefordert, die moderaten Oppositionskräfte von Terroristen zu trennen. Und Assad, der stehe für die legitime Regierung des Landes. Österreichs Bundeskanzler Christian Kern empfängt heute Spitzenpolitiker aus Ländern entlang der Balkanroute sowie aus Deutschland zu einem Flüchtlingsgipfel. Sie wollen gemeinsam über die Konzepte zum Schutz der EU-Außengrenzen diskutieren. Dabei stoßen, so unser Korrespondent Rolf Borchardt, auf gegensätzliche Positionen. Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt eine Obergrenze für Deutschland ab. Österreich hat eine solche Obergrenze längst eingeführt. Ungarn hat seine ohnehin kompromisslose Haltung noch einmal verschärft. Regierungschef Viktor Orban forderte zuletzt, mehr als 1 Million Flüchtlinge aus Europa abzuschieben und in große Lager außerhalb der EU zu stecken. Im Mittelpunkt soll in Wien nach den Worten des österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern der verstärkte Schutz der EU-Außengrenzen stehen, etwa in Griechenland und Bulgarien. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn fordert auch mit nordafrikanischen Ländern wie Ägypten oder Tunesien ähnliche Flüchtlingsabkommen wie mit der Türkei. Spahn sagte in dieser Sendung: Es sind in größten Teilen keine Flüchtlinge, soweit die Asylverfahren im Moment laufen, sind die aus Nordafrika kommen, eben Menschen, die Armutsauswanderer, Menschen, die kommen aus Gründen, die ich verstehe, die aber keine Fluchtgründe im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind. Sondern wir brauchen am Ende mit Ägypten, mit den anderen nordafrikanischen Staaten als Europäische Union ähnliche Abkommen, ähnliche Absprachen wie mit der Türkei, die auch Geld kosten werden. Wenn wir Menschen retten aus dem Meer, das wollen wir natürlich, wir wollen niemanden ertrinken lassen, bringen wir sie zurück an die Küste, von der sie gekommen sind. Dafür brauchen wir Abkommen etwa mit Ägypten oder Tunesien, dass dann die Menschen natürlich auch dort gut behandelt werden, gute Verfahren bekommen. Dafür sollten wir auch finanzielle Unterstützung geben. Soweit Jens Spahn. Deutschlandfunkautor Martin Gerner hält eine Rückeroberung der von der Terrormiliz IS besetzten nordirakischen Millionenstadt Mosul für schwierig. Er berichtete heute Morgen in dieser Sendung: Der IS hat längst angekündigt, dass er sich gewappnet hat auf eine Rückeroberung. Da darf man also mit Fallen und Hinterhälten, wie man sie sonst auch schon kennt, rechnen. Dann ist die Flüchtlingswelle etwas, was das UN-Hilfswerk schon angesprochen hat. Man bereitet sich auf bis zu 1,5 Millionen weiterer Flüchtlinge, wahrscheinlich überwiegend, wenn nicht ausschließlich, in die kurdischen Gebiete vor. Und dann ist die Frage, wie trägt der IS als Reaktion möglicherweise bei einem Angriff auf Mosul mit indirekter oder direkter deutscher Beteiligung. Wie trägt er das in die Länder Europas und der Welt? Das heißt, welches zusätzliche Risiko geht von einem Angriff außerregional sozusagen aus? Martin Gerner zur Lage im Nordirak. Der grüne Europapolitiker Sven Giegold hat hier im Deutschlandfunk kritisiert, dass die Bundesregierung im Kampf gegen Geldwäsche bessere Transparenzregeln blockiert. Das Europaparlament hat auf unseren Vorschlag hin in Europa durchgesetzt, dass in Zukunft alle Länder ein Unternehmen, in Europa zumindest mal, da sind ja auch Steueroasen dabei, ein Unternehmensregister führen müssen mit den wirtschaftlich Berechtigten. Aber wir konnten nicht durchsetzen, dass diese Daten wirklich öffentlich werden. Dieser Vorschlag, dass das öffentlich werden soll, den hat damals die deutsche Bundesregierung, Herr Schäuble, blockiert. Leider leistet Herr Schäuble in der Bundesregierung weiter Widerstand, und diese Blockadehaltung Herrn Schäubles für die Intransparenz ist eigentlich ein Förderprogramm für Wirtschaftskriminalität. Soweit Sven Giegold. Die britische Labour Party gibt heute Mittag auf einem Parteitag in Liverpool bekannt, wer neuer Parteichef wird. Die rund 550.000 Mitglieder hatten bis Mitte der Woche Zeit, an der Urwahl teilzunehmen. Stefanie Pieper. Alles andere als die Wiederwahl von Jeremy Corbyn wäre eine große Überraschung. Der Parlamentarier gehört dem extrem linken Flügel der oppositionellen Labour Party an und ist erst seit einem Jahr Parteichef. Der Außenseiter hatte sich damals überraschend durchgesetzt, getragen von einer breiten Basisbewegung. Sein Herausforderer, der Unterhausabgeordnete Owen Smith, hat seine Niederlage indirekt bereits eingestanden. Smith hatte in seiner Kampagne für den Parteivorsitz für ein zweites EU-Referendum geworben, um den Brexit noch zu verhindern.